Horch 013. Lieber Lothar, ich grüße dich zur verflixten 13. Im neuen Jahr 2018. Und ich freue mich sehr auf eine regelmäßige, erfolgreiche, lustvolle, hörbeispielreiche Episodenfolge 2018 mit dir und unseren Zuhörern. Wie misst du Erfolg? Mein Erfolg besteht darin, dass ich mich möglichst gut vorbereite, möglichst wohlfühle in den Themen, möglichst das Gefühl habe, ich kann jemanden Freude bereiten mit manchmal vielleicht auch etwas sperrigen Themen zur neuen Musik. Und das wäre dann für mich Erfolg. Wenn du sagst wohlfühlen, dann ist das schon ein bisschen ein heikler Spagat, weil ja die neue Musik ja nicht unbedingt auf das Wohlfühlen vor der Hand ausgelegt ist, oder? Das, ist eine Betrachtungssache. Also Wohlfühlen als Musiker und auch als Interpret ist so ein Grad von vielleicht 100% und dann zieht man schon mal mindestens 20 bis 30 ab. Also 100% Wohlfühlqualitäten als Interpret, glaube ich, schafft man so gut wie nie. Ich war in einem Weihnachtskonzert im Stephansdom mit Wohlfühl-Weihnachtsmusikstücken wunderschön vorgetragen, aber dissonant war dort gar nichts und ich wurde nicht angeregt zum Denken, wie es so schön ist bei dir, wenn man mit dir spricht oder wenn du Hörbeispiele nämlich mitnimmst, weil die sind ein bisschen aufregender, finde ich. Und wenn wir heute über Stimmung reden, dann ist das so etwas, wo es so mittendrin liegt. Also wir haben unser Klavier gestimmt, weil wir uns nicht mehr wohlgefühlt haben damit. Das freut mich zu hören. Es tat mir fast ein bisschen leid, weil ich immer an dich gedacht habe und mir gedacht habe, naja, also es ist ja nicht vor der Hand schlecht, wenn etwas nicht ganz rund läuft. Es sollte nur einen Anfang und ein Ende haben. Ja, und es sollte auch vielleicht einen Konsens geben für etwaige andere Zuhörer. Also man braucht, denke ich, schon so einen gemeinsamen Nenner, wenn man gemeinsam auch etwas erleben möchte. Also unsere Episode 013 habe ich ja im Vorfeld mal mit dem Titel das wohltemperierte oder verstimmte Fragezeichen Klavier betitelt. Und man gewöhnt sich ja an so diverse Halbheiten im Haushalt, sag ich jetzt mal. Ja. Tropfende Wasserhähne werden dann irgendwie ein bisschen mit Tesa oder sonstigem abgeklebt, vorläufig, und dann ein halbes Jahr später ist es immer noch so und es tropft woanders raus, dann klebt man da wieder was ab. Also, ja, und man weiß dann auch, was man spielen kann am Klavier, weil ein Dämpfer ist abgebrochen und das war auf der C-Taste und das war schon ein bisschen schwierig, da herumzuspielen, um diesen tropfenden Wasserhahn. Also ich kenne das sehr gut vom Klavier meiner Eltern, da gibt es nämlich ein kleines D am Klavier, das hat auch keinen Dämpfer mehr. Und ich reg mich jedes Mal furchtbar auf, wenn wir wieder mal bei meinen Eltern sind und ich mit meinen Kindern oder auch alleine so ein bisschen vor mich hin musiziere und dann entstehen Kombinationen klanglicher, dissonanter Natur, die dann auf Dauer für mich anstrengend werden. Ja. Ja, aber es scheint meine Mutter nicht zu stören. Man gewöhnt sich schneller mehr an alles, wenn man es nur regelmäßig hat. Es war dann der Klavierstimmer da zum ersten Mal und hat da herumgestimmt. Ich war nicht dabei und dann habe ich es ausprobiert, voller Hoffnung, dass jetzt alles passt. Und geht da so ein bisschen die Oktaven durch, dann im Diskant heißt das ja da oben, C, C. Und da hat sogar das Kind am Sofa sich gedreht, weil das derartig dissonant war, dass wir alle innen gehalten haben und gesagt haben, ups, wenn das jetzt sogar wir hören, dass da was nicht stimmt, ist er offenbar nicht fertig geworden, der gute Mann. Okay. Was auch wirklich gestimmt hat, alles war wunderbar, bis auf ebenso CC da oben und DD weiter rauf. Also da hat sich im Ohr was gedreht und das hat man sofort bemerkt. Dann war aber wäre das jetzt diese Oktave, zum Beispiel diese C4, C5? Ja, genau, und so da hat sich was verspannt im Ohr. Ja, das war die, ja genau. Ja, und da haben wir gedacht, okay, wenn das praktisch ist, also dieses Problem muss man wegkriegen, dann ist es eine schöne große Aufgabe für Klavierstimmungen und Stimmungssysteme. Allerdings, wobei man vielleicht jetzt in dem Fall nochmal sagen muss, dass ab und zu, ich muss mal kurz die Klavierstimme vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen, es kann durchaus passieren, dass in diesen hohen Lagen, wo die Saiten sehr dünn sind, ja, und auch die Zugverhältnisse schon sehr extrem, ja, also wenn der Rahmen nicht mehr ganz in Ordnung ist vom Klavier, wenn es vielleicht ein alter historischer Holzrahmen ist, der nicht so viel Zugkraft verträgt als ein Stahlrahmen zum Beispiel. Man hat viel Heizungsschwankungen, eventuell in den Feiertagen. Erst gibt's warme Wohnungen, weil man zu Hause ist viel. Dann fährt man in den Urlaub, dreht die Heizungen ab, das Klavier steht irgendwie nahe an der Heizung und hat dann Temperaturunterschiede auszugleichen. Kann sich auch mal was verstimmen. Ja. Etwas Gestimmtes sozusagen. Ist eine Erklärung. Die zweite Erklärung habe ich von der Cello-Musikerin vom Wohlfühl-Weihnachtskonzert im Stephansdom bekommen. Sie hat gesagt, es gibt eine Musikerstimmung, die muss ich verlangen. Ah, das ist auch interessant. Also, dass du quasi das technische Können hast, auch in diesen Lagen, dass du Musik spielst, die auch in diesen Lagen, in diesen hohen 3 bis 4 gestrichenen Oktavlagen sich noch abspielt. Weil der übliche Pianospieler zu Hause für seine Adventslieder überhaupt nicht in diese komischen Bereiche kommt. Also auf die Idee wäre ich jetzt als Nicht-Pianistin gar nicht gekommen, aber als Musikerin mit höchsten Ansprüchen finde ich, ja. Was mich bringt zu den Messern, die wir schleifen haben lassen, auch da gibt es 2 Schleifniveaus. Das eine ist der Standardschliff, kostet 12 Euro und das zweite ist der Profischliff für 15 Euro. Okay, dann würde ich bevorzugen Profischliff und lieber ein bisschen mehr zu investieren, auch in der Klavierstimmung. Ja, aber ich glaube, dass dieser Profischliff natürlich auch dann gehalten werden muss und ich glaube, innerhalb von 2 Tagen verloren geht, wenn man nicht weiß, was man da in den Händen hat. Ja, wobei man beim Klavier auch sagen muss und überhaupt in der Musik, dass man ja nicht nur das hört, was man nur sozusagen im Moment produziert, sondern es schwingen ja auch immer Resonanzkörper, die anderen Instrumente, wenn jetzt ein Orchester oder ein Kammermusikensemble spielt, es schwingen ja immer alle Instrumente mit. Und wenn du jetzt an einem Klavier sitzt, das nur in den mittleren 2 Oktaven gut gestimmt ist und es schwingen die ganze Zeit die unangenehmen Schwingungsverhältnisse der anderen nicht ordentlich gestimmten Saiten mit, ergibt es durchaus ein anderes Gefühl, ein anderes Erlebnis, als wenn du das nicht hast. Und da meine ich jetzt wiederum, man gewöhnt sich an die tropfenden Wasserhähne. Also wenn man jetzt immer auf einen schlecht oder auf ein Amateurniveau gestimmten Klavier spielt, würde einen vielleicht sogar ein durchgestimmtes, auf Konzertniveau gestimmtes Klavier erstmal vielleicht befremden oder man hat das Gefühl, wieso habe ich das nicht schon früher erlebt? Also bei den Messern denke ich mir schon, also wie konnte ich jemals ohne diese Messer kochen, nämlich auch schon im Standardschliff, aber es war schon dann sehr schön, als er das zweite Mal da war und das Klavier dann wirklich schön gestimmt hat. Und ja, schön. Also da hat mir nichts gefehlt. Die eine Taste da mit dem fehlenden Dämpfer, das war genau das, was ich eben beobachtet habe. Die habe ich nämlich dann abgeklemmt mit einer Haarklammer, weil die eben, egal was man gespielt hat, immer mit Resonanz resoniert hat, also praktisch mitgeschwungen hat. Genau, ja. Und auch wenn man in der Nähe irgendwie einmal gebrüllt hat, hat das Klavier dann, genau, was bei uns ja häufig vorkommt, mitgeschwungen. Hören wir doch einmal rein, dass wir mal was hören, einen Vergleich zwischen gleichschwebender und reiner Stimmung. 2 historische Stimmungen, damit wir einfach mal ein bisschen hören, ob wir überhaupt etwas hören. Ja, dauert 2 Minuten 50. Geht's los? Wir hören einfach mal zu. Genau. Thank you. lieber Lothar. Ja, es geht noch weiter. Danke für die Präsentation. Da hat jemand sehr gut gemacht. Und zwar war das Fabian Schneider aus YouTube mit dem Roland HP 302 historische Stimmung. Und das Ganze hat begonnen mit der heute gebräuchlichen Stimmung und dann diese historische Stimmung und dann die reine Stimmung, wo dann auch mit dieser reinen C-Stimmung dann eine F-Dur gespielt wurde und das sie komisch verzerrt angehört hat. Okay. Also wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann würde ich sagen müssen, wovon sprichst du überhaupt? Ja, und ich muss dich fragen, warum hast du schon gelacht und wie, also du kennst dich da scheinbar aus. Also ein bisschen schon, da ich als Blockflötistin mich ja auch viel mit historischen Stimmungssystemen schon beschäftigt habe, weil unsere Instrumente, also die Blockflöten in den historischen Nachbauten, auch den Stimmungssystemen der damaligen Zeit nachgebaut worden sind. Ja. Das ist das eine. Und das andere, weil ich in meinem Umfeld auch Komponisten habe, auch befreundete Komponisten oder bekanntere Komponisten, die sich eben auch viel mit diesen historischen Stimmungen und deren Umsetzung in der neuen Musik beschäftigt haben, also wie zum Beispiel Alexander Moosbrugger aus. Ja, und da interessiert mich jetzt dieser zweite Teil, die Umsetzung in der neuen Musik. Warum spricht man darüber oder sprichst du darüber? Also was ich auch noch im Vorfeld noch mal ganz kurz ansprechen möchte, wenn ich darüber sprechen möchte, dass ich auch grundsätzlich keine Expertin für Tasteninstrumente bin, aber ich sehr wohl Unterschiede wahrnehmen kann, auch auf den Tasteninstrumenten, ob eine gleichschwebende, also eine Stimmung produziert worden ist sozusagen, wo die Verhältnisse der Töne zueinander immer im gleichen Verhältnis stehen. Das wäre auch die gleichschwebende Stimmung am Klavier, das modern gestimmte Klavier sozusagen. Ich meine, wir haben ja jetzt am Schluss was gehört, wo man eben wirklich gemerkt hat, da ist etwas anders. Also das kann man wahrnehmen. Genau, weil sozusagen, das sind diese musikalisch-physikalischen Phänomene, die wir auch bei den Obertonreihen schon mal angesprochen haben, die Verhältnisse der reinen Oktaven, der reinen Quinten, der reinen Quarten zueinander, dass die Schwingungsüberlagerungen bei den reinen Intervallen Kombinationstöne ergeben, die eben wiederum im Verhältnis zu diesen Naturtonreihen stehen. Darf ich dann noch einmal einen Schritt zurückgehen und was probieren? Wir haben einen bestimmten Ton, der entsteht, weil eine Saite schwingt. Ja. Eine Oktav ist derselbe Ton, nur höher. Wenn man die beiden gleichzeitig anschlägt, hat man das Gefühl, das ist stimmig, das passt zusammen und de facto ist es physikalisch eine Saite, die genau halblang ist. Genau, ja. So, wunderbar. Und so kann ich mit halbieren, halbieren, halbieren Oktaven bauen. Und wenn ich diese verschiedenen Töne gleichzeitig anschlage, weiß ich, ah, das ist schön, das ist rein, das ist dasselbe eigentlich, das Gleiche, nur halt mit unterschiedlichen Tonhöhen letztlich. Aber es ist der gleiche Ton. Genau, ein bisschen vielleicht so, wie wenn man ein Mikroskop verwendet und dann immer wieder die Vergrößerungslinse auf noch vergrößernder einstellt. Man hat immer das gleiche Objekt, aber in unterschiedlicher Größe vor sich und dadurch entsteht natürlich auch eine andere Wahrnehmung. Ja, aber nicht beliebig, sondern immer im Wesentlichen halbiert. Genau. Und dass das Ganze übereinander gelegt sogar noch was sinnvoll gut Aussehendes ergibt. Genau. Und jetzt kommt die Misere. Ja, wenn ich nämlich jetzt auf die Idee komme, ich mache jetzt zwei Töne, die nicht durch eine Oktav getrennt sind, also quasi gleiche Töne, sondern zum Beispiel das Tatü, Tatü der Feuerwehr, Tatü, Tatü, das ist, glaube ich, eine, da, da, da, da, eine Quarte. Eine Quart und eine Quint. Eine Quint ist dann noch eins höher. Da, da, da, da, da. Fünfton Abstand. Genau. Und dann kann ich ja auf die Idee kommen, da, da, da, da, da, da. Ich mache das noch einmal fünf höher und noch einmal fünf, fünf, fünf. Und nach 12 Mal komme ich bei demselben, beim gleichen Ton wieder an, nur halt eine Oktave oder mehrere Oktaven höher. Nur ich komme eben nicht genau aus Formalitätengründen beim gleichen, beim gleichartigen Ton an, sondern um ein Eizerl woanders. Ja, genau. Und das ein bisschen, ist echt deppert. Genau. Man kann sagen, das ist im Grunde genommen auch die Krux an der abendländischen Stimmungssystem, beziehungsweise man kann das natürlich philosophisch betreiben, aber es gibt ja auch das mit dem Schaltjahr, es gibt ja auch sozusagen diese Ungleichmäßigkeit in diesem periodischen System von 12 Monaten ist das Jahr aufgeteilt, die Rechnung geht auch nicht auf. Ja, ja. Also es gibt Abweichungen von diesem additiven System, die muss man irgendwie einbauen, irgendwo in ein System. Das ist das sogenannte pythagoreische Komma und man ist auf die Idee gekommen, naja, wenn ich diese Differenz, dieses Komma aufteile jetzt auf das ganze Jahr quasi und überall beim Tag ein bisschen was dazugebe, dann geht sich das schon irgendwie aus. Genau, also ich sage jetzt mal auf Sprache, man ein bisschen. Man bescheißt das Publikum beziehungsweise auch irgendwie das Naturphänomen. Ja, man möchte sozusagen die Natur in eine fiktive, in eine technische, man möchte es brechen. Man möchte die Natur zähmen. Ja, und warum sagst warum sagst du Stimmung schon? Also, weil da wird ja noch nichts gestimmt. Da wird ja nur mal ein bisschen eine Seite gezupft. Also es ist momentan mal so, dass wenn wir von diesem Bescheißen sprechen, oder auch von diesem Brechen der Natur zugunsten einer künstlich erzeugten Ausdrucksweise, dann baut man ja auch Instrumente, dann entwickelt man auch Tonsysteme, mit denen man mit anderen Gleichgesinnten sozusagen spielen kann, also sich unterhalten kann auf einer musikalischen Art und Weise. Mhm. Und dadurch braucht man Gesetze, Gesetzmäßigkeiten. Und die waren in den unterschiedlichen Kulturkreisen, auch in den unterschiedlichen Epochen der Musikgeschichte gab es verschiedene Strömungen diesem Naturphänomen, dass, wenn man eben eine gleich rein schwingende Oktave immer wieder unterteilt, nach 3 oder 4 Oktaven, wenn man das gleiche Prinzip mit Quinten betreibt, also eine Quint ist ja das Verhältnis, eine Quart zur Quinte im Verhältnis 2:3, die Quarte, und dann darauf geschichtet die Quinte, ergibt die Oktave. Ja. Ja. Und aus diesem Prinzip, dass man eben irgendwann mal gesagt hat, dieses Oktavenschichten, also ich möchte auch Verhältnisse von Tönen zueinander in Bezug bringen, also da Gesetzmäßigkeiten entwickeln, um es zu ermöglichen, auch Quinten oder Quarten, also Quarten oder Quinten, zusammenzubringen, zusammenzuspielen, die sich gleichen. Also es geht immer ums Angleichen von mehreren Artgenossen. Aber die Tasten haben, weil die Geigenspieler lachen und drehen halt den Finger ein bisschen, wenn es komisch klingt, oder? Dass sie eine andere Tonhöhe ganz leicht haben, die variieren das. Aber wenn du die Tasten fix programmieren musst, dann da hast musst du dann vorher ein Gesetz bestimmen, auf das du dann auf dieses Tasteninstrument anwendest, genau. Oder auch auf die Orgeln oder auch auf die Cembali, also die Instrumente, die angezupft werden, die Saiten. Und was, aber wenn ich, nein, bitte gerne. Was ich lange nicht verstanden habe und ich weiß nicht, ob ich es jetzt verstehe, ist, dass es, dass man früher bei den Komponisten haben gesagt, im lebhaften A-Dur, in der lebhaften A-Dur komponiert ist dieses Stück oder im schleppenden D-Dur oder D-Moll, was auch immer. Aber dass diese Tonarten unterschieden worden sind in ihrer Lebhaftigkeit und in ihrer Auswirkung auf den Hörer, das habe ich eigentlich nicht ganz verstanden, weil eigentlich ist es ja so, es ist doch wurscht, in welcher Tonart ich ein Musikstück am Klavier spiele, das muss ja das Gleiche sein, ja, wenn das geteilt wurde, dieses pythagoreische Komma sinnvoll. Du bist so gut vorbereitet, Lothar. Ich merke, da ist ein Paket an Wissen hinter dir, das dich da jetzt durch die Fragen treibt. Nein, wunderbar. Lebenslange Defizite, weil ich das nie verstanden habe, warum das eigentlich genau ein Problem sein soll oder warum das anders klingen soll. Wir müssen noch ein bisschen unser Wissen herunterbrechen, damit wir ein bisschen eine Stringenz noch reinbringen in unser Thema. Ja. Das mit den Tonarten oder der Tonartencharakteristik, das ist das, was du ansprichst. Das war in der Zeit von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel, also im Hochbarock noch eine Art auch Stimmungen zu vermitteln. Aufgrund der historischen Stimmung, der Stimmungen, sagen wir mal so, die auf reinen Terzen aufgebaut ist. Eine Terz, also ein Dreitonabstand vom Grundton, drei Töne höher, wenn wir jetzt das C weiterverwenden, wäre eine große Terz ein E und eine kleine Terz wäre ein S. Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, in welchem Tonverhältnis, es ist irgendwas 6:7, glaube ich. Und rein heißt was jetzt? Das jetzt dann, wenn wir diese zwei Töne spielen, ein Kombinationston mitschwingt, eben genau da, wo sich diese Wellenberge und die Wellentäler in einem Verhältnis so kombinieren, dass ein neuer Ton im Ohr mit entsteht. Also das ist wie ein fiktiver, neu geschwungener Ton im Ohr. Und der würde nicht entstehen, wenn es nur leicht anders verschieden wäre. Wenn es leicht anders verschoben ist, also wenn das Verhältnis der zwei Naturtöne zueinander nicht stimmt, dann entsteht eigentlich eine Schwebung, also ein unkontrolliertes, schnelles Vibrieren, das nicht als wohltuend empfunden wird, sondern ein bisschen vielleicht so, wie wenn man mit dem Presslufthammer vor der Haustür eine Baustelle erleben muss. Ja, also ein unangenehmes, vibrierendes Gefühl. Und die Idee ist, ich mache mir die Terzen so, dass kein Presslufthammer da ist. Genau, dass das immer gut mitschwingt. Jetzt hat aber auch zu Zeiten Bachs zum Beispiel, von dem stammt ja unter anderem auch dieses Werk, das wohltemperierte Klavier. Ja. Jetzt hat sich auch Johann Sebastian Bach in seinen Werken weit von einer Grundtonart, also von einer ausgehenden Basisstation sozusagen, weit in die entfernten Tonarten auch bewegt. Vergleichbar vielleicht wie mit einer Himalaya-Besteigung. Ja. Ja? Also der hat das Basislager verlassen und wollte quasi irgendwie die großen Reisen unternehmen auch. Und jetzt war eben genau in diesem Stimmungssystem diese Wolfsquint oder auch dieses pythagoreische Komma, also diese nicht wegzurechnende Überschuss an Schwingungen im Grunde genommen, so aufgeteilt, dass die Grundtonarten, also die Tonarten verwandten, also die Grundtonart verwandten Tonarten so, möglichst terzrein gestimmt waren. Ja. Und die Tonarten, die man nur ab und zu mal oder selten bedient hat am Klavier oder am Cembalo, in denen hat man dann möglichst dieses pythagorische Komma hin verschoben, sozusagen. Ja? Also im Grunde genommen, diese mitteltönige Stimmung war zu Zeiten Bachs eben schon nicht mehr so gebräuchlich, weil eben die Komponisten sich gerne weiter entfernt haben von den Grundtonarten. Jetzt hat zum Beispiel ein Herr Werkmeister oder ein Herr Valotti, ein Italiener, oder ein Herr Nürnberger, In der Zeit haben sich Stimmungssysteme überlegt, in denen sie eben ganz gezielt dieses pythagorische Komma aufgeteilt haben. Also ja, gestückelt sozusagen und überall zum Beispiel an den Quinten ein bisschen was dazugegeben, dann sagt man von gespreizten Quinten, dann wurden die Quinten ein bisschen größer gemacht, sodass dieses Terzverhältnis da wieder besser reinpasst. Also einfach ein Kuchenstück etwas größer ausgeschnitten, damit man es nochmal ein bisschen besser aufteilen kann. Ja, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Mhm, und damit war jetzt in vielen Tonbereichen, die früher, also zur Zeit vielleicht noch ums 16. Jahrhundert herum, also in der Renaissance, waren noch erträglicher, also nicht so schräg, nicht so schief, nicht so furchtbar, furchterregend zu empfinden. Ja. Und damit konnte man in einem Stück eine größere musikalische Reise in fremde Tonarten unternehmen. Warum will man denn eigentlich eine musikalische Reise in fremde Tonarten unternehmen, wenn man das gleiche Stück ja auch mit den weißen Tasten schön zu spielen wäre? Ja, das ist so die Frage. Also ich denke mir, dieses Entdeckertum, ja, also sich weiter hinauszuwagen, die kleine Welt zu erforschen, das ist ein Phänomen, das haben die Menschen ja immer schon betrieben, ja. Also, wenn man an die optischen Linsen denkt, die entwickelt worden sind, oder auch an die chirurgischen Geräte der Griechen, die dann in der Zeit noch versucht haben, irgendwie das Innere zu erforschen, oder schon angefangen haben, sich mit Gehirnforschung irgendwie zu beschäftigen. Also der Mensch ist schon, glaube ich, von sich aus irgendwie so veranlagt, einerseits. Und andererseits diese Stimmungssysteme in der Renaissance oder noch früher auch im Mittelalter, die auf der Quintenreinen, also auch auf dieser ersten Teilung der Oktave beruhen, also auf diesem ersten aufgeteilten Verhältnis Quarte zu Quinte, ja, dass diese Schwingungen übereinander stimmen, das wurde als sehr lineare, sehr statische Musik auch zum Teil empfunden. Und die Komponisten der vergangenen oder der späteren Jahrhunderte haben immer wieder versucht, auch Bewegung reinzubringen, auch das vertikale Moment zu verschieben, also die Statik ein bisschen wie aufzubrechen. Also in der Architektur kann man das ja auch gut nachempfinden. Ja, eine gotische, eine Renaissance-Kathedrale ist völlig anders aufgebaut als eine barocke, barocke Kirche. Und diese Tonartencharakteristik, die schon auch Bach noch verwendet hat, beruht unter anderem darauf, dass man immer noch Kompromisse eingegangen ist, also immer noch Tonarten verwendet hat, die in ihren Verhältnissen, in den Tonverhältnissen zueinander noch sehr, wo der Fehler sehr, sehr vehement hörbar war. Ja, ja. Ja, und dieses reine C-Dur, ich kann das jetzt gar nicht spielen, weil ich eben ein Klavier habe, das gleichschwebend gestimmt ist. Das reine C-Dur klingt genauso am Klavier wie eben das D-Dur, ist genau in Tonverhältnissen gleich, es klingt gleich wie E-Moll. Ja. Also die Verhältnisse zueinander sind nivelliert, die Tonverhältnisse. Ist da was verloren gegangen oder wurde da was gewonnen? Es kommt auf die Komposition drauf an. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man spielt Debussy oder auch vielleicht Orchesterauszüge von einer Wagner-Oper, ja, dann kann man diese Reisen durch die Tonalitäten und das Überlagern auch von verschiedenen Motiven, die scheinbar tonal mit sich untereinander überhaupt keinen Bezug mehr haben, kann man das wirklich nur aushalten, wenn man ein System verwendet, das nivelliert ist. Sonst würde man vor lauter Differenztönen, vor lauter Überlagerungen, die unsauber sind, den Kern der Musik nicht mehr erfassen können. Das ist wie wenn du auf dem Spielplatz stehst und rundherum schreien alle Kinder, hörst du manchmal dein eigenes Kind nicht mehr raus, obwohl du die Stimme des eigenen Kindes ja extrem gut abgespeichert hast. Aber wenn der Umgebungslärm aus der gleichen Art, von der gleichen Art so laut ist oder so so diffus oder so überlagert, dann hörst du einzelne Stimmen gar nicht mehr raus. Ja? Vielleicht kann man das ein bisschen damit vergleichen. Aber diese wohltemperierte Stimmung, die Bach gemeint hat, bei seinem Klavierzyklus, das ist ja ein Zyklus, der sich eben durch die Tonarten schraubt, damit wollte er, und da streiten sich die Geister, vielleicht schon noch einmal ein Exempel starten, dass es Tonarten gibt, die eben in dieser Stimmungstonart, wie zum Beispiel Werkmeister 3, das ist eine Stimmung, die hat einige Terzen und Quinten und auch Oktaven, die sind reingestimmt in diesem familiären Umfeld der Grundtonart und die verschieben dann das pythagorische Komma eben in Tonarten entferntere Bereiche, dass man eben wie Schmerz oder auch wie Aufruhr oder Trauer in Tonarten besser darstellen kann, weil sie auffälliger klingen, auch im Kontrast in diesen Stimmungssystemen der Barockzeit, als wenn man das auf einem wohltemperierten, gleichschwebenden Klavier spielt, das alle Tonverhältnisse zueinander nivelliert hat. Gibt es weniger Kontraste. Aber das spricht ja eigentlich für zeitgenössische Musik oder neue Musik, dass man eigentlich solche Stücke immer völlig neu erfindet, weil reproduzieren, das geht ja gar nicht, weil die Hörgewohnheiten einfach unterschiedlich sind. Man kann nicht mehr dasselbe spüren wie zu Bachs Zeiten. Ja, das ist richtig. Wenn man aber zum Beispiel sich hauptsächlich mit der Musik Bachs beschäftigt, mit historischen Instrumenten auf den Stimmungssystemen der damaligen Zeit, kommt einem dann zum Beispiel ein Bach, der auf einem modernen Instrument gespielt wird, auch wieder befremdlich vor, weil einem dieses Ankommen, Wohlfühlen, dieses sich entfernen, sich fremd fühlen, dieses zusammenziehen, der Körper wird wie einmal gepresst, ja, also weil eine Tonart extrem schräg klingt und dann kommt die Erlösung, weil man wieder in eine gut gestimmte Grundtonart zurückkehrt, also dieses gezerrt werden, dieses manipuliert werden auch, ja. Das nehmen sich natürlich die zeitgenössischen Komponisten auch dann wieder zu Hilfe. Denn Manipulation und auch Gefühle zu erzeugen, Emotionen zu transportieren, das wollen ja alle Komponisten, alle Musiker mit eben den möglichst effektivsten Mitteln vielleicht, die sie für sich selbst vertreten können. Ja, also ich wollte nur einmal noch ganz kurz auf diese Unterschiede von der reinen Terz nochmal kurz eingehen, weil es das eigentlich betrifft am meisten in unserer Wahrnehmung. Ja? Wenn ich am Klavier ein D1 spiele, also auf meinem jetzt hier, und ich habe meine Blockflöte, meine Altblockflöte, und ich spiele auch ein D dazu, jetzt muss ich eine Oktave höher, habe ich hoffentlich ungefähr das gleiche D. Kann man das hören? Ja, kann man gut hören. Wenn ich jetzt eine Terz, eine Dur-Terz dazu spiele, also das Fis, eine große Terz, das wäre jetzt sozusagen das Klavier-Fis, und ich spiele auf einer anderen Blockflöte, auf der zweiten, die ich in der rechten Hand halte, dann versuche ich möglichst rein dieses Fis dazu zu intonieren. Und ich spiele beide Töne zusammen auf der Blockflöte. Hörst du dann den Kombinationston? Ja, ja. Ja? Also ich mache nochmal. Ja? Ja, da ist was dabei. Ich kann es jetzt nicht genau beschreiben, aber da ist was dabei. Also da entsteht was Neues. Es entsteht ein neuer Ton, genau. Wenn ich jetzt diese Terz, also dieses D-Fis, diesen Tonabstand, noch einmal spiele mit einer reinen großen Terz. Dann nehme ich einen Griff auf der Blockflöte, der ist verhältnismäßig tiefer als dieses Fis, das ich auf dem Klavier spiele. Mhm. Ich mache einmal. Müsste man einen anderen Kombinationston hören als bei dem zu hohen Fis, das ich dann jetzt spiele, also das Klavierfis. Wieder das reine Fis. Könntest du bitte die zwei Arten wechseln, einfach abwechselnd, einmal mit dem Griff, einmal mit dem Griff? Ja, also ich habe jetzt einmal das Klavierfis und jetzt die reine Terz dazu, also das tiefere Fis. Jetzt habe ich, Entschuldigung, das war noch ein, nochmal das Fis, das tiefe Fis. Das hohe Fis. Ja. Ups. Okay. Und kannst du das mit der zweiten Flöte dazu kombinieren? Ja. Also jetzt kombiniere ich D mit Klavierfis, also mit hohem Fis. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja. Und das tiefe Fis. Und die beiden jetzt bitte wechseln, weil ich höre den Unterschied nicht gut. Komisch. Ich merke, dass ein bisschen was anderes ist, aber ich höre da nicht viel. Okay. Es ist wie wenn es ein bisschen die Schulter verdreht ist, ganz leicht, genau, aber nicht viel. Genau. Aber genau das ist sozusagen eine Schwebung, wenn man sich wie ein bisschen die Schulter verdreht, ja? Okay. Also die Schwebung, die Kombinationstöne sind wie ein bisschen verdreht, genau, wenn eine Schwebung entsteht. Und bei diesen historischen Stimmungen kann ein Cembalo-Stimmer aufgrund der Schwebungen, die zwei Töne eben, die im Verhältnis zueinander schwingen, genau auf diese Schwebungs, sagt man denn, Anzahl, ja, hören und stimmt dann die Oktaven, die Quinten, die Terzen je nach Tonart, genau aufgrund dieser Kombinationsschwebungen. Die er nicht wegkriegen möchte oder auch kann, sondern einfach, wo er sagt, okay, 5 Schwebungen pro Sekunde, das fühlt sich so an, das passt so. Genau, das passt so für die Tonart, genau. Ich habe ja Zither gelernt und das Erste, was wir gelernt haben, war die Zither zu stimmen und das hat mir gut gefallen, weil wie beim Olympischen Feuer wird da die Flamme übergeben, um sein eigenes Ding zu drehen. Das heißt, es hat jemand ein C eingebracht, das war also praktisch der Ton, den es zu übernehmen gilt auf die eigene Zither, dann hat man die erste Seite gestimmt, dass es gleich klingt. Und dann hat man von diesem Ton aus die Seiten, diese 5 Melodieseiten, die es da gibt, weitergestimmt, indem man mit den Fingern immer bestimmte Stellen abgetrennt hat und das muss ich dann gleich anhören. Und gleich war jetzt wirklich die gleiche Tonhöhe, exklusive Schwebung. Die Schwebung musste weg, die hat man gut gehört, dann war das wunderschön gestimmt. Und da hat mir jetzt ein Musiklehrer erzählt, das war schon ein erster Kompromiss, dass man gesagt hat, die Schwebung muss ganz weg. Ein bisschen eine Schwebung hätte drinnen bleiben sollen, eigentlich, wenn man es genau nimmt. Aus welchem Grund? Wahrscheinlich aus diesem wohltemperierten Grund, dass man eben, wenn man sie weg hat, das Problem in andere Tonarten verlagert hat. Genau, und da muss ich jetzt, ich will die Zither überhaupt nicht schlecht machen und auch nicht kleiner als sie ist. Ein wunderbares Instrument hat man ja wieder beim Neujahrskonzert gehört bei den Wiener Philharmonikern 2018. Mhm. Am 1.1. war eine Zitherspielerin auch bei einem Walzer dabei, eingebaut. Aber in der Volksmusik, und deswegen denke ich mir, dass deine Zitherspielerin dich animiert hat, reinzustimmen, in der Volksmusik, für die man die Zither jetzt mal so landläufig hauptsächlich benutzt, verwendet man ja hauptsächlich ja, soll man denn sagen, wenig Tonarten beziehungsweise genau. Quint-Verhältnisse, also genau. D-Dur, A-Dur, C-Dur, G-Dur, F-Dur, also Tonika, Dominante, Subdominante, 1, 4, 5, diese Stufen verwendet man hauptsächlich und genau. Die kann man durchaus wirklich reinstimmen, weil dann hat man ja das Wolfskomma oder die Wolfsquinte oder das pythagorische Komma so weit ausgelagert, das benutzt man gar nicht. Genau, und das empfinde ich nämlich durchaus als Fluch, weil ich, wenn ich jetzt immer am Klavier spiele, dann habe ich so irgendwie diese Zittermusikgrundlagen und tummel mich in diesen Tonarten herum und kann mich aber davon nicht wirklich lösen, weil es einfach komplexitätsmäßig nicht hinkriege. Das heißt, da ist die Zither eigentlich, finde ich, dann ein schlechtes Grundlageninstrument. Wobei es natürlich gut ist, weil er eigentlich super Melodien spielen kann, von Liedern hin und her, auf und ab. Genau, aber du bist in dem Sinn eigentlich eine obertonreine Stimmung gewohnt. Ich bin ein Gefangener. Du bist eigentlich in einem Musiksystem aufgewachsen, das zurückreicht ins Altertum. Also du bist da eigentlich bei in der mittelalterlichen Musik nicht hängen geblieben, aber in dem Stimmungssystem, wobei man auch sagen muss, dass diese temperierte Stimmung, wo man jetzt die Oktave in 12 gleiche Tonabstände teilt, ja, das ist ja eigentlich der Punkt. Also die Oktave, diese Töne zueinander, die normalerweise eben durch die Halbierung einer Saite im Verhältnis stehen, die sind durch 12 Töne gleichmäßig aufgeteilte 12 Töne geteilt. Und im Mittelalter war ja auch diese quintenreine Stimmung dazu sozusagen auch da, die Terzen, die dann in der Barockzeit und auch in der Frühbarockzeit sich zu Konsonantenintervallen entwickelt haben, also zu wohlklingenden Intervallen, die waren im Mittelalter noch dissonant gespürt, gefühlt und waren deswegen auch nicht im Stimmungssystem so wichtig zu integrieren, weil eine Terz oder ein Leitton war sowieso dissonant. Der war sowieso schräg. Den musste man nicht unbedingt jetzt als wohlklingend falsch einfügen. Ja. Und so haben sich die Vertikalen, also die Verhältnisse der Stimmen untereinander, die haben sich verselbstständigt, beziehungsweise haben mehr Gewicht bekommen im Laufe der Musikgeschichte. Und deswegen haben sich dann auch die Stimmungssysteme daran orientiert. Ich bin mir sicher, dass die Nazis da irgendeinen Scheiß gemacht haben. Also dass sie gesagt haben, nur diese Stimmung ist die deutsche Stimmung. Die deutsche Stimmung. Das entartet das andere. Na schon, also würde mich wundern, wenn sie das auslassen hätten. Wenn sie das ausgelassen hätten, dann müsste man mal forschen, da würde man sicher auf was stoßen. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe nicht so viel Lust, irgendwie da im Dreck zu wühlen. Aber was ich interessant finde, wie gesagt, dass die neuzeitlichen oder auch die zeitgenössischen Komponisten vor allem auch oder nicht nur, die viel für Klavierinstrumente geschrieben haben, sich eben mit diesen historischen Stimmungen auseinandergesetzt haben, wie zum Beispiel eben auch Alexander Moosbrugger, der dann versucht hat oder der eine Stimmung entdeckt hat für sich, also auch eine Stimmung mitteltönig Drittelkomma heißt das dann, also auch ein System, das er bis jetzt zumindest auch immer wieder verwendet hat für seine Musik, um Stimmungen zu erzeugen. Das ist sehr schön, seine Website, weil man kann da ziemlich viel schauen und lesen, meiner Erinnerung nach. Also wir werden da hinlinken und dann können wir das auch gut sehen. Kann sich das jeder auch ein bisschen selber zu Gemüte führen. Ich fand auch noch einen tschechischen Komponisten ganz, ganz interessant auch, den Jan Kretschik. Ja. Mit seinem Stück Das wohl detemperierte Vibraphon für Mikroton-Vibraphon und Ensemble 2017 mit dem Collegium Novum Zürich uraufgeführt. Und das spielt an auf den Werktitel Johann Sebastian Bachs, wohl temperierte Klavier mit der Voraussetzung der gleichschwebenden Stimmung, dass man eben jede Tonart in dem gleichen Wohlgefühl hören kann. Und der hat jetzt sozusagen ein detemperiertes Vibraphon entwickelt. Da hören wir doch einmal rein, oder? Gerne. Die erste Minute. 19 Minuten sind's. Ja, immer wieder schon auch Stellen, wo man so eine leichte Schieflage gerät. Ja, man nicht genau weiß, soll ich die Zähne jetzt, Kiefergelenk bewusst locker lassen, weil sich's langsam ein bisschen verspannt. Dann hört man wieder ein bisschen anders zu. Aber so leichte Latenzen von leichten Kieferverspannungen habe ich erlebt manchmal. Ja, ich war ja gerade beim Osteopathen und das ist schon verblüffend, dass man, wenn man die Zehen rührt, hinten im Nacken etwas spürt beim Kopf oben und der damit auch umgehen kann. Wobei ganz ist es, er hat mir jetzt den Kieser verboten. Er hat gesagt, das ist gar nicht gut und ich weiß, vor 8 Jahren war er mir dort, da hat er mir das Karate abgewöhnt, weil er sagt, das ist ganz schlecht, diese Art von Schlägen, die man da kriegt. Ja. Das tut mir fast ein bisschen leid, ich weiß nicht, ob ich, also, ich mache schon ein bisschen Verspannung auch. Ich glaube, du musst ein bisschen, also in der Fachsprache, die Faszien ein bisschen mehr irgendwie bedienen, schätze mal, die innere Muskulatur ein bisschen mehr aufbauen und die große äußere Muskulatur vielleicht mal so ein bisschen sein lassen. Ach so. Ja, ich denke, die von innen nach außen ein bisschen mehr trainieren, Yoga. Ja, aber so weit bin ich noch nicht. Du schon? Hast du schon? Max? Ja, ich Yoga? Bin schon. Ich war schon Kieser, bin schon Yoga. Bin Yoga geworden. Sehr interessant. Bin Pilates und Yoga geworden, genau. Aber diese Schieflagen, diese leichten Anspannungen, die ich da jetzt auch wahrgenommen habe, die kann man auch wahrnehmen, wenn man Musikstücke aus der historischen Zeit hört, wenn sich die Komponisten, die eben eine Stimmung verwendet haben, die mit möglichst vielen reinen Terzen arbeitet, kann man das auch wahrnehmen. Ja? Ich habe eine Ukulele gekauft vor den Ferien, habe ein bisschen gelernt zu spielen und da hat mir niemand das Stimmen beigebracht, sondern da habe ich eine App runtergeladen, die einfach grün wird, wenn die Seite richtig gestimmt ist. Also mir fehlt da ganz gravierend etwas, weil ich, das kann nicht stimmen. Das ist, weil nämlich, das Grün ist relativ unempfindlich. Wenn ich da nur ein bisschen hin und her drehe, bleibt es immer noch grün. Das kann nicht sein, weil bei der Zither war das schon ein immenser Unterschied. Ja. Im Endeffekt stimmst du da wirklich brutal drüber und hörst genau nichts mehr. Ja, also ich mache mir damit sicher keine Freunde, weil das Stimmen nach Stimmgerät mit sozusagen Zeigerausschlag und oder auch eben mit einer optischen mit einem optischen Hinweis, das ist natürlich sehr weit verbreitet. Ja, wir sind leider, sage ich jetzt mal, auch wirklich ein bisschen in der Wahrnehmung auch abgedriftet in unserer Gesellschaft, würde ich mal behaupten, auch auf optische Wahrnehmungen. Mhm. Ja. Also jedes Mal, wenn ich in Österreich bin und ich höre diese verzogene Tatütata-Sirenengeheule der Polizei oder auch, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt auch die Rettung mit eingeführt hat. Ich finde es furchtbar, weil diese reine, klare Tatütata, klang, der fehlt mir jetzt. Ob ich damit aufgewachsen bin oder nicht, sei dahingestellt, aber ich finde die Gehörverschmutzung auch oder die dieses nicht Gehörverschmutzung, ich suche ein Wort, ein liebevolleres Wort für dieses ja, muss man sagen, naja, liebevoller ist es nicht, aber Kakophonie. Ja, ist auch ziemlich heftig. Ich würde sagen, man betreibt die Kultur des Hörens, des feinen Hörens nicht mehr so auf die Art und Weise. Man die Ästhetik des Hörens, also die Ästhetik auch der Umgebung, mhm. ja, der Umgebungsgeräusche, der also man gestaltet alles mit Licht. Es gibt so viel Lichtgestaltung und diese ganzen furchtbaren LED-Straßenbeleuchtungen, die irgendwie und alles macht, wird mit Licht gestaltet, aber keiner oder wenige gestalten differenziert mit Stille oder mit Klang oder mit wie klingt ein Raum, wie viel Teppich brauche ich oder wie wenig oder weißt du, was ich meine? Ja, aber ich meine, möchtest du sagen, dass man jetzt die Einsatzfahrzeuge stimmen sollte, indem man Rettung, Feuerwehr und Polizei an einen gemeinsamen Platz bringt und dann an den Hörnern dreht, bis sich das ja wie anhört? Weil ich glaube, im Auto dreht man sich halt dann doch um oder bemerkt es, wenn es halt irgendwie schlimm sich anhört. Ich möchte nur deswegen oder habe deswegen darauf verwiesen, weil, wie soll ich sagen, ein Signal, das etwas Bestimmtes einem mitteilen möchte. Ein Warnsignal. Ein Warnsignal, genau, ja. Oder auch ein Signal, Rettung in Sicht. Also das ist ja sozusagen auch für denjenigen, der darauf wartet, ist das ja auch ein Signal der Rettung, also der aber das, Hoffnung. Aber das könnte auch ein schön gestimmtes Signal sein. Also wenn die Terz schön, was ist es, Quint? Wenn die Quint, wie eine Quarte. Eine Quart schön daherkommt, dann muss ich ja, dann freut man sich ja. Das ist ja so, genau. So eindeutig, dann kann es auch richtig schön gestimmt sein, schön klingen. Genau. Genau, das fände ich adäquater als so ein leicht verzogenes Martinshorn. Aber Moment, aber diese Quart, muss die richtig sein, dass sie gut klingt oder ist nicht jede Quart richtig? Nein, es ist eine rein gestimmte Quart notwendig. Also in der pythagoreischen Stimmung, also in der Stimmung, die jetzt noch sich ganz rudimentär mit diesen Teilen der Saite ja, beschäftigt ja, hat, genau, ja. Sind die reinen ja. Quarten und die reinen Quinten ja. Sozusagen existenziell notwendig, um überhaupt Musik Verstehe. Machen zu können. Alles klar. Ja? Und wenn sie auf dich zukommt, die Rettung, der Doppler-Effekt, wo das Ganze höher wird, da wird eh das Ganze nach oben geschoben, also beide Töne. So gesehen bleibt es eh gleich. Das Verhältnis müsste gleich bleiben. Also du sprichst also für schöner gestimmte Hörner bei den Rettungen, Einsatzfahrzeugen und es fällt dir wirklich unangenehm auf, dass ja, es fällt mir unangenehm auf. Sehr ja, interessant. Ja, ja. Aber das sind wahrscheinlich unterschiedliche Schulen, dass man sagt, man muss sich schrecken, fürchten, hören oder man sagt, man möchte den Alltag gestalten und das soll nicht nur mit Licht passieren, sondern auch mit den Einsatzhörnern, weil ich meine, die bestimmen ja maßgeblich den Alltag, wenn man ja, in der Stadt kommt. Ja, das sind auch Schulglocken oder das sind auch Klingeln an den ja, Häusern ja. Oder es gibt ja viel sozusagen intervallgestützte Signale, die durchaus, finde ich, eine andere Wirkung erzielen könnten vielleicht. Ja, ja. Oder eine andere Hörästhetik einen ein bisschen näher bringen. Ja, ich finde es auch furchtbar. Also es ist klingt. Ja. Was findest du schlecht am LED-Licht? Also es ist meistens im Verhältnis zu den Glühbirnen, die, weiß nicht mit was für ein System irgendwie Licht erzeugt haben, meistens viel zu hell, also viel zu grell, viel zu viel Weißanteil, also viel zu aufdringlich. Es gibt kaum mehr dunkle Zeiten in der Stadt, also außer es fällt mal der Strom in der Straße aus, dann hat man einmal wieder das Gefühl von Ruhe herrscht, es herrscht Ruhe, also es herrscht Stille. Auch Ruhe vor Licht, genau, es ist, und geräuscharme ruhige Zeiten erlebt man eigentlich nur irgendwie, wenn mal irgendwie eine Stunde lang schneit, furchtbar viel Schnee fällt in kurzer Zeit, dann gehen auch mal Menschen zu Fuß, die sonst nur ihr Auto benutzen. Und also es braucht immer irgendwie so kleine Katastrophenszenarien, kurzfristige, dass eine Reduktion eintritt, auch in der Wahrnehmung. Und ich bin jetzt keine Expertin von Georg Friedrich Haas, einem österreichischen Komponisten auch, der sich viel mit Tonsystemen und auch mit Stimmungen auseinandergesetzt hat. Seine Klaviere oder auch seine Stücke, der sich eben auch einerseits theoretisch und andererseits aber eben auch ganz praktisch in seiner Musik mit Tonverhältnissen zueinander beschäftigt hat. Und es gibt ein Interview, das anlässlich einer Uraufführung von ihm in Donaueschingen an den Tagen für Neue Musik 2015, glaube ich. Habe jetzt meine Unterlage nicht irgendwie ganz genau vor mir. Wir haben es oder werden es verlinken. Ein aktuelles Interview. Ein aktuelles Interview. Jedenfalls, er hat ein Konzert für 6 Klaviere im Zwölftel-Tonabstand und Orchester geschrieben und bezieht sich eben auch auf einen Komponisten, der kommt vor im Gespräch. Jetzt habe ich den Namen vergessen, der sich eben auch mit diesen Zwölftel-Tonabständen beschäftigt hat, nämlich mit dieser eigentlich gleich schwebenden Stimmung der Klavierstimmung der heutigen, wo eine Oktave in 12 gleiche Tonabstände eingeteilt wird. Ja, also wenn man jetzt sozusagen dann 6 Klaviere benutzt für ein Konzert, das dann in diesen Mini-Tonabständen gestimmt ist, dann kann man davon ausgehen, dass vieles nur über Stimmungen transportiert wird, also über Emotionen, über Gefühle, über Körperwahrnehmung, weil man vieles in diesen kleinen Tonabständen gar nicht wahrnimmt. Was heißt das, in diesen kleinen Tonabständen gestimmt? Was bedeutet das? Also ich habe 6 Klaviere stehen auf der Bühne, genau, 6 Stück. Ist zum Beispiel, würde ich jetzt mal aufgrund dieser Angabe, wenn ich jetzt irgendwie jemand wäre, der also nur Ausführender ist, ja, ein Klavierstimme zum Beispiel, dann würde ich jetzt ein Klavier in C stimmen, Grundton C, und das ist sozusagen meine Ausgangsposition. Jetzt nehme ich ein anderes Klavier, das stimme ich Ausgangsposition dann hier, dann wäre das mein neues C. Ah. Das ist aber eigentlich ein Cis, aber es wäre mein neues C. Dann würde ich das als neues C nehmen. Ja? Aber Eva, so was heißt so als neues C nehmen? Das heißt, ich tue so, als ob das ein C wäre. Genau, genau. Und stimme das alles von dort aus weg. Genau, genau. Okay, genau. Und der hat das mit 6 Klavieren gemacht und die lässt er dann miteinander musizieren und dann müsste man als Zuhörender etwas bemerken. Gänsehaut genau. Zum Beispiel. Wir können ja mal reinhören in dieses Stück Limited Approximations. Und zwar? Bei Minute 26 hatte ich dann gedacht, kann man das gut hören? Ja, das Minute Stück 26. ist 33 Minuten ungefähr lang. Ich bin jetzt mit dem Zeiger bei 25.06 und wir starten dort. Man kann jetzt hier ganz gut was wahrnehmen und zwar hat das, dieser Part angefangen mit so einem Art Bordun, also mit einem gleich bleibenden, liegenden Ton, der war in den Streichern Hörbar, das ist da. Und ein Klavier hat dazu sozusagen eine Melodie gespielt. Ja, das war noch recht lieblich. Also, genau, die hat sehr gut dazu gepasst. Mhm. Genau, das war sozusagen in Gleichschwingung sozusagen mit diesem grundlegenden Grundton. Das wurde dann aufgenommen, eben im Orchester auch, ich glaube von einem Blasinstrument. Jedenfalls ist dieser Ton liegen geblieben, dann kamen noch vielleicht zwei oder drei andere Klaviere dazu, die aber eben dann im Tonabstand ja ein klein wenig verschoben waren. Das konnte man sehr gut hören. Dadurch entstand schon mal so ein Beben. So eine Welle. Genau, so ein Heben und Senken. Ich habe vor kurzem nochmal über diese Vulkanfelder in der Nähe von Neapel, du weißt sicher, wie die heißen, gehört. Nein, eben, das sind lauter kleine Vulkane, quasi, das sind ein Feld. Okay. Das ist dicht besiedelt und da hebt und senkt sich die Erde, ja, regelmäßig, immer wieder mal. Mhm. Also es gibt Schwankungen, Erdschwankungen. Ja. Also so ähnlich ein Gefühl hatte ich jetzt. Ja, ja, ja. Ja. Man wird so ein bisschen, gehoben und manipuliert einfach, ja. Ja. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz einen kleinen Teil zurück, dass man das nochmal hört. Ja. Reinsteigen. 26. Man muss dann immer bei Google aufpassen, dass nicht die Werbung startet. Genau, da hört man das gut. Dass ein Klavier dazu kommt, dass sich vom Grundton von den Streichern eben leicht ab. Auch ausblenden, weil wir hätten ja auch noch eine Folge-Episode, die sich mit diesen Mikrointervallen oder Mikrotönen auch mehr beschäftigen möchte. Da könnten wir dieses Stück nochmal heranziehen. Wir werden es verlinken und das ist ja jetzt neu. Wir werden ja immer wieder auch Ausschnitte spielen, weil wir eigentlich rechtlich auf der sicheren Seite sind. Wenn wir das Werk besprechen, ist es ein Zitat und da dürfen wir schon einmal draus zitieren, wenn wir da die Quelle schön angeben. Einfach so als Untermalung dürfen wir nichts spielen in unseren Episoden. Finde ich auch eine Bereicherung für unsere Zusammenarbeit, weil wir dann auch für uns und auch für den Zuhörer ganz konkret ein Hörerlebnis mit liefern können. Finde ich toll. Ja. Ganz toll. Was aber nicht vermindern soll, wenn du was auf der Flöte eben spielst, das ist natürlich viel näher dran an unseren Ohren, weil du ja damit zugänglich bist. Also du, wenn du was selbst vorstellst, ist es immer auch sehr fein. Also eigentlich ist es am feinsten. Ich finde so die Kombination ganz toll. Ja, ja. Natürlich kann ich vieles nur auch in Anlehnung oder also reduziert darstellen. Und manchmal ist es schon gut, wenn man auch als Zuhörer so diese erweiterte Ausdrucksweise eines Ensembles irgendwie direkt hören kann. Finde ich dann schon auch toll. In Stereo. In Stereo. Ich habe jetzt was gehört von Olga Neuwirth, aufgenommen mit Naturkopf. Die hat so versucht, venezianische Kirchen, Außenumgebungen oder Innenumgebungen zu transportieren in ein Konzerthaus und war interessant. Ja. Also, interessant ist jetzt leider nicht das richtige Wort, ist ein bisschen zu lange aus. Aber es war vor allem interessant, dass sie vorher 10 Minuten oder 20 Minuten darüber geredet hat und man also einfach erfahren hat, was man da hören wird. Ja, ja. Ich meine, es ist immer so, eine Krux, über etwas zu reden, was man eigentlich, also etwas zu beschreiben, was man hören und empfinden soll oder möchte. Nee. Aber es reicht ja aus, wenn's sie beschreibt, was sie sich dabei gedacht hat. Also sie muss mir ja nicht sagen, was ich hören soll, aber ich finde es schon ganz wichtig, dass ich von ihr erfahre, was sie wollte. Also ich finde es auch immer extrem interessant, wenn ein Komponist oder auch ein Interpret über seine Arbeit spricht. Das ist immer eine Bereicherung und das ist auch ein bisschen ja unsere Intention. Wir wollen ja auch unsere Zuhörer und auch uns selber ja, die Ohren spitzen, die Neugierde wecken. Also wir haben ja auch einen Anspruch an unsere Arbeit, in die Richtung geht. Also wir wollen zwar nicht unbedingt belehren, aber doch Wissen auch vermitteln, dass Zugänge schaffen kann, die man vielleicht ohne ein gewisses Wissen sich schwieriger oder weniger gerne antun möchte. Mhm. Sagen wir mal so. Ja? Ja. Also diese ich denke mal, ein Durchschnittskonzertgeher oder Gänger, Gängerin, die Geherin, Hörerin. Gehende. Die würden sich ja mal grundsätzlich mit Tonsystemen überhaupt nicht auseinandersetzen, weil wieso soll ich mich mit etwas beschäftigen, was immer da ist irgendwie. Ja? Also man, wie gesagt, gewöhnt sich an so vieles und wenn man einmal darauf aufmerksam gemacht wird und einmal auch Unterschiede wahrgenommen hat, dann ist man in jedem Fall schon mal bereichert. Ja. Also man hat schon irgendwie in seinem Leben wieder etwas erlebt, was man vorher nicht erlebt hat. Also es ist schon eine Bereicherung fürs Leben, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Und die Komponisten, die sich heutzutage mit historischen Stimmungen auseinandersetzen, setzen sich ja auch immer im Kontext zu dem jetzt Erlebten mit den alten Stimmungen auseinander und ja. setzen das ja wieder in einen neuen Kontext. Also es ist nur ein Mittel, um Ausdruckskräfte freizusetzen, sozusagen, die dann wieder etwas Neues bewegen können. Also neu erfunden, das Rad hat bis jetzt auch noch keiner müssen, weil es hat sich bewährt, ja, das Rad. Und wenn dann, es gibt Komponisten auch, zum Beispiel Wolfgang von Schweinitz und Marc Sabat, das ist ein Komponisten, ja, Kollektiv, ein Duo oder wie auch immer, Kollegen sozusagen, die komplexe Vorzeichensysteme für die Naturtonreihe entwickelt haben, um die kompositorisch für sich wieder verwenden zu können. Also in der Naturtonreihe kommen ja auch unsaubere Sechsten, unsaubere Septimen vor, die aufgrund der Schwingungsverhältnisse zueinander für unsere also gleichschwebende Klavierstimmung zum Beispiel auch nicht brauchbar sind. Ja? Sag, wo kriege ich die Naturtonreihe jetzt her, wenn ich eine gerne hätte? Aus dem verhältnismäßigen Teilen einer Oktave. Also wieder eine Seite praktisch, also zum genau, Beispiel. Genau, eine Schwingungskurve, wie du die aufteilst, in welchem Verhältnis du die zueinander teilst. Aber das haben wir ja schon immer gemacht und wir haben das Wort Naturton nie verwendet. Also jetzt in unserem Gespräch. In unserem Gespräch haben wir die Naturtonverhältnisse nie benannt, das stimmt. Aber es war damit gemeint? Es war damit gemeint, weil… Ah, so, verstehe. Es sind ja die Oktaven, die Terzen, die Quinten, die Quarten. Die durch die Teilung der Saiten bestimmt entstehen. Die Teilung der Saiten oder dieser Schwingungskurve entstehen in einem naturreinen Verhältnis zueinander. Alles klar, also das sind die Naturtöne. Verstehe. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kenne nämlich den Begriff Naturtöne nur von diesen Jagdhörnern, die sich eben dann im Zusammenspiel für mich immer furchtbar verstimmt anhören. Also wenn etwas Naturtöne… Achso, Moment einmal, wenn sie gemeinsam… Aber die hören sich nicht verstimmt an, weil sie naturtonmäßig verstimmt sind, sondern weil wir manche Intervalle nicht mehr so gewöhnt sind. Ah, yes, verstehe. Also keines der Intervalle, mit denen wir unsere Oktave unterteilen am Klavier, kann für sich Naturgesetzlichkeiten beanspruchen. Ach, und wenn ich jetzt so Menschen auf den Pferden mit diesen Hörnern höre, dann hört sich das naturgemäß durch meine andere Art zu hören, verstimmt an. Das habe ich damit gemeint, wie ich ganz am Anfang gemeint habe, dass sich die Menschen, sozusagen die Natur zu, die sich, sich einverleiben möchte, also brechen. Ja, ja. Das Naturgesetz hintergehen für zu den Zwecken eines Systems, eines künstlich erzeugten Systems. Und die Gleitsichtbrille will er mir wegnehmen, weil ich habe ganz leicht unten ein bisschen, das soll man frühzeitig machen, haben die Optiker gesagt, wenn man so ein bisschen im Alter die Nähe nicht gut sieht, Gleitsicht, also wenn man das spät macht, dann kriegt es das Gehirn nicht gut mit und der Osteopath hat gesagt, ganz schlecht Gleitsicht, weg damit, das ist echt der Grund allen Übels hinein. Aha. Also, weil dadurch, wenn du den Kopf bewegst, du hältst den immer in einer komischen Art und Weise, dass du das eben unten lesen kannst und die Evolution hat dich aber nicht dafür gemacht. Ja. Die Gleitsichtbrille ist evolutionär nicht Millionen Jahre alt. Ja, ja. Das glaube ich dann doch wieder ganz, ganz gerne. Ja, und da sind wir auch wieder da bei unseren Stimmungssystemen. Wenn wir jetzt noch einmal zum Schluss vielleicht das mit den Naturtonverhältnissen erst angesprochen haben, dass sich da der Kreis schließt. Also die Stimmungssysteme, das Verstimmen von Naturtonverhältnissen, das ist nötig geworden, zumindest irgendwie für die Menschheit in bestimmten Epochen, ja, um miteinander musikalisch kommunizieren zu können oder zu wollen. Ja, ja, genau, da muss man dann hineingreifen. Ja, genau. Und wenn ich jetzt nur unter Anführungszeichen, also ich meine jetzt nur, weil ich reduziertes Material verwende, meine Stimme benutze oder jeder sucht sich irgendwie den gleichen Klangstab aus oder ich weiß nicht was, ja. Also wenn man jetzt nicht so fixiert ist auf große, komplexe Systeme, dann kommt man ja mit den Natursystemen, mit den Naturtonsystemen wunderbar zurecht. Und wo würde man nicht zurechtkommen bei komplexen Systemen? Und was ist ein komplexes System? Das ist die Vertikale. Ja, genau. Also gleichzeitiges Ertönen von verschiedenen Intervallen. Genau, das sind Harmonien. Mhm. In dem Sinn Harmonien oder Dissonanzen, also auch schon wieder eine Aufteilung in Schatten und Licht, in Gut und Böse, in Wohlgefühl und in Unwohlsein, also auch Kontraste natürlich. Ja. Eine Stärke des Westens, wie es heißt, also solche Vertikalen zu errichten, also die Harmonie zum Wildesten zu treiben. Ja, und auch vielleicht, also mit diesen Kontrasten, auch mit diesen Gegensätzen, die Gegensätze zu kultivieren und darin auch eine Schaffenslust auch zu entdecken oder zu kultivieren. Das ist vielleicht in unseren Gefilden, in unseren Breitengraden vielleicht die größere Triebkraft gewesen in den letzten Jahrhunderten. Umso dramatischer, wenn zwei Hochhäuser, World Trade Center, 9/11, zusammenstürzen. Also die Schwachstelle auch sichtbar wird. Und ich glaube, das war wirklich eines der dramatischsten Erlebnisse des Westens. Also, dass man das auch wirklich unterkriegen kann. Ja, ich meine, das Stimmungssystem der modernen Klavierstimmung, also die gleichschwebende Stimmung, die hat sich ja jetzt schon auch über ein paar Jahrhunderte, so 200 Jahre ungefähr, denke ich mal, auch für vieles gut bewährt und es würde mir jetzt irgendwie nicht naheliegen, da auch Wertungen auszusprechen, was ist besser, was ist schlechter, was hat mehr Berechtigung. Ich denke mir, und ich bin davon überzeugt, dass eine Sensibilisierung auf Stimmungssysteme auch unterschiedliche Wahrnehmungen auf das gleiche Stück auslösen können und somit auch unsere Hör- und Erlebnisbereiche vergrößern. Und das finde ich immer eine gute Sache für die Menschheit und für jeden Einzelnen auch, dass man vielschichtiger wahrnehmen kann. Mhm. Das finde ich eine Bereicherung und ich mache gerne mit dir, Lothar, auch halbwegs regelmäßig weiter mit unseren Themen zur neuen Musik, die jetzt auch heute zum Beispiel wieder auch immer wieder Blicke in die in die alte Musik geschickt haben. Es gibt noch zwei ganz tolle Hinweise auch auf YouTube. Pierre Laurent Aymar, ein Pianist, ein französischer, der mit einem Klavierstimmer Stefan Knüpfer im Gespräch sich unterhalten hat über ein ganz tolles Filmwerk, also Kinofilm, das ist Pianomania. Hübsch. Wer mal verlinken, ist schön zu hören, ja, wie sich die beiden unterhalten, ja. Genau, da geht es auch um diesen Deal des Klavierstimmers oder um diese Zusammenarbeit oder um diesen eigenständigen Gestalter des Klavierstimmers. Ganz, ganz toller Typ auch. Ich habe noch einen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung gefunden, auch am Dienstag, 14. November 2017. Ein Klavier ist eine Diva, erzählt ein Klavierrestaurator über die Klaviere. Also ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, weil ich mit Divas so nicht so viel anfangen kann, aber diese Komplexität eines Klaviers in seiner Tongebung und in seiner in diesem Zusammenspiel von auch Technik und Tongestaltung, von individualisierter Spielweise und technisierter Tonerzeugung. Also da liegt für mich schon so eine große Diskrepanz darin. An dieses Thema habe ich mich oft gar nicht getraut, mich heranzuwagen. Jetzt habe ich mit dir doch eine Episode versucht, ein bisschen mit diesem Instrument auch zu gestalten. Zicke konnte er nicht sagen. Zum Klavier. Das sagt nein, nicht mehr. Nein, also ich habe auch vor kurzem ein Gespräch geführt, da ging es um, ja, was ist sozusagen das bürgerliche, also das Instrument des Großbürgertums, und da kamen wir dann schon auch aufs Klavier, also dass in jedem großbürgerlichen Haus, das so etwas auf sich hält, also auch auf Kultur und Bildung, in jedem Fall ein Klavier stehen muss oder musste. Dass in jedem Fall, wenn man Klavier lernt, man irgendwie sich irgendwie als Kultur beziehungsweise Bildungs- und nahe vielleicht auch irgendwie definiert. Auch mit den Schmerzen, die man erdulden muss, bis man dorthin kommt, bis zu die Etüden sitzen. Ja, das kommt ein Bürger immer dazu. Ja, dann muss man dieses Teil da ja auch irgendwie irgendwo hinschleppen. Nein, das machen dann andere. Aber also ist das Klavier, ich und das Klavier, um ehrlich zu sein, ich versuche Freundschaft zu schließen. Ja, eine versöhnliche Haltung einzunehmen diesem großen Thema. Nächste Folge Nummer 14 über die minimalen Tonabstände. Das wird spannend im besten Sinne, nämlich des Wortes, weil minimal immer spannend ist, also eine Spannung erzeugt, die Mikrotonalität. Genau. Und dann geht's weiter mit Gesang Nummer 15, mit und ohne Instrumente. Ja, da kommen wir dann wieder ein bisschen mehr auf den direkten Körpereinsatz zurück. Sehr gut, ja. Und wenn du eine Höraufgabe oder eine Hörhausaufgabe oder dann würde ich, weil wir eben uns mit mikrotonalen Abständen beschäftigen möchten nächstes Mal, falls du eine Stimmgabel hast, eine Stimmgabel, die zum Beispiel auf dem Stimmton A auf 440 Hertz gestimmt ist, könntest du mal versuchen, verschiedene A's zu suchen oder zu finden in deiner Umgebung. Natürlich wäre es super, du könntest die aufnehmen. Und mit der Stimmgabel immer wieder vergleichen, wo sitzen oder stehen oder liegen, wo klingen denn diese A's? Also genau. Finde A's. Ich habe mir gerade von Amazon schicken lassen, das kommt heute oder morgen mit der Post, ein Spektroskop. Ja? Das, das Licht zerlegt in seine Regenbogenfarben und du siehst dann die Linien der Farben, zum Beispiel bei LEDs oder eben so eine breite Fläche bei Glühlampen oder bei der Sonne. Und das finde ich ganz hübsch jetzt, dann werde ich mir doch eine Stimmgabel schicken lassen, die eigentlich das Resultat ist, also eine Linie macht und man sucht sich dann, was dann, wo dann diese Linie vorkommt. Das ist so genau der andere Weg. und das Ganze auch noch akustisch. Super. Mhm. Schön. Dann freue ich mich auf deine A's in Episode 014. Ich singe, also wenn ich irgendwo im öffentlichen Raum einen Ton höre, der so eindeutig ist und so richtig hineingeworfen wird in die Menschenmasse, dann pfeife ich oft denselben Ton mit und verstimme aber dann mein Pfeifen um 5%. Und das gibt dann so wunderschöne Dissonanzen, dass es alle irgendwie so umdreht. Und das macht mir höllisch Spaß. Dann sind wir gnadenlos richtig mit den Mikrotönen in 014. Sehr schön, wirklich. Du kannst dir echt eine ganze Rolltreppe zum Umdrehen bewegen, wenn du das schön machst. Ja, also ich sehe, Lothar, wir kommen auf viele schöne Themen hörend und spürend und manipulierend. Jawohl. Ich freue mich auf 014 und danke für deine Mitarbeit. Und ich freue mich auf 0000. Ah, das ist was 0000 ist? Also das auf alles, was noch kommt. Ah, verstehe. Okay, ja, auf sehr gerne. Auf vielstelligen Zahlen unserer Zusammenarbeit. Ich bedanke mich und für alle, die zuhören, gerne auch mitreden, kommentieren bei der jeweiligen Episode auf horch.xyz. Ja, okay, tschüss, Lisi. Auf Wiederhören, Baba. Mutter.